Ich lieb dich, doch frag mich bitte nicht warum. Es bringt mir Freude und auch Schmerz nicht. Richtest deinen Blick du auf mich stumm. Soll deine Einsamkeit dich einst belasten, komm dann vorbei gelegentlich und hat dein Freund dich mal vergessen. Kannst immer zählen du auf mich. Ich lieb dich und dass ich mir die Zunge einschneid. Zu viele Schlangen waren zärtlich, die Liebe stand auf Messers Schneid. Wenn schwer wird sein die Einsamkeit dir, die dir dein Schicksal bracht zurück, weil das Gesetz der Liebe zeigt dir, wer hat den falschen Weg gewählt. Nicht mehr sagen, ich lieb dich. Doch frag mich bitte nicht warum. Wir beide mehr dieselben sind nicht. Die Liebe kam und geht darum. Soll deine Einsamkeit dich einst belasten, das Schicksal hier führen dich und dein Freund dich auch mal vergessen. Kannst immer zählen du auf mich. Freund, du auch mal vermissen, kannst immer zählen, du auf mich.